Testsendung des Deutschen Wetterdienstes. Aktueller Seewetterbericht für Nord- und Ostsee. Sendezeit 6 Uhr bis 6.30 Uhr, 12 Uhr bis 12.30 Uhr und 20 Uhr bis 20.15 Uhr. Aktueller Seewetterbericht für das Mittelmeer. Sendezeit 16 Uhr bis 16.30 Uhr und 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr. Über Radio Wetterfunksender Pinneberg. Seewetterbericht von Mittwoch, dem 7. August 2024, 17 Uhr GZ. Herausgegeben vom Seewetterdienst Hamburg. Bis Donnerstagabend ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind zu rechnen. Südwestliche Nordsee. Fischer. Englischer Kanal Westteil. Englischer Kanal Ostteil. Wetterlage von Mittwoch, dem 7. August 2024, 14 Uhr GZ. Ein Hoch 1022. Barentssee mit einem Keil Richtung Karelien ändern sich kaum. Ein umfangreiches Tief 985. Nordwestlich der Hebriden zieht unter Abschwächung in die norwegische See. Ein zugehöriger Trog schwenkt über die Nordsee zur Ostsee. Ein Sturmtief 988. Raumkarpfarbe zieht unter leichter Abschwächung südostwärts. Ein Azorenhochkeil 1015. Alpen verstärkt sich etwas und weitet sich nordostwärts aus. Vorhersage gültig bis Donnerstagabend. Deutsche Bucht. Südwest bis West um 3. Zunehmend 4 bis 5. Schauerböen. See bis 1,5 Meter. Südwestliche Nordsee. Südwest 4 bis 5. Zunehmend 6. Später die sich. See 1 Meter. Fischer. Südwestliche Winde 4 bis 5. Zunehmend 6. Vorübergehende Gewitterböen. See 1,5 Meter. Uzira. Süd bis Südwest um 5. Etwas abnehmend. Schauerböen. See 2 Meter. Skagerrak. Rasch Südwest drehend um 4. Etwas abnehmend. Vorübergehende Gewitterböen. See 1 Meter. Kattegat. Südost. 3 bis 4, Südwestbrien, vorübergehende Wetterböen, See 0,5 Meter, Welte und Sund, Süd, 3 bis 4, Südwestbrien, vorübergehende Wetterböen, See 0,5 Meter, westliche Ostsee, rasch Südwest bis Westbrien, zunehmend 3 bis 4, vorübergehend Gewitterböen, See 0,5 Meter. Südliche Ostsee, Südost 3 bis 4, Südwest bis Westbrien, etwas zunehmend, später Gewitterböen, See 0,5 Meter. Boddengewässer Ost. Schwachwindig. Südwest bis Westdrehen. Zunehmend. 3 bis 4. Später Gewitterböen. See 0,5 Meter. Südöstliche Ostsee. Schwachwindig. Südostdrehend. Zunehmend. 3 bis 4. Später westdrehend um 4. Später Gewitterböen. See 0,5 Meter. Zentrale Ostsee. Schwachwindig. Südostdrehend. Zunehmend. 3 bis 4. Küstennebelfelder. Später Gewitterböen. See 0,5 Meter. Nördliche Ostsee. Schwachwindig. Südost bis süddrehend. Zunehmend. 3 bis 4. Küstennebelfelder. Später Gewitterböen. See 0,5 Meter. Riedgeischer Meerbusen. Schwachwindig. Küstennebelfelder. See 0,5 Meter. Englischer Kanal Westhain. West bis Südwest um 4. Strichweise 6. Schauerböen. See 2 Meter. Englischer Kanal Osthain. West bis Südwest um 4. Strichweise 6. Schauerböen. See 1,5 Meter. Eifelmeer. Südwest bis West. 3 bis 4. Etwas zunehmend. See 0,5 Meter. Aussichten gültig bis Freitagabend. Deutsche Bucht. Südwest 5. Zunehmend 6. Westdrehend. Etwas abnehmen. Südwestliche Nordsee. Südwest 6. Westdrehen. Abnehmen 4. Fischer. Südliche Winde 6. Strichweise 7. Westdrehen. Etwas abnehmen. Osira. Süd um 4. Vorübergehend wechselnde Richtungen. 5 bis 7. Westdrehen. Etwas abnehmen. Kagera. Südwest um 4. Zunehmend. 6 bis 7. Westdrehen. Kattegat. Südwest. 3 bis 4. Zunehmend 6. Westdrehend. Welter und Sund. Südwest, 3 bis 4, zunehmend 6, westdrehend. Westliche Ostsee, Südwest bis Süd, 3 bis 4, zunehmend 6, westdrehend. Südliche Ostsee, südwestliche Winde um 4, zunehmend 5 bis 6. Westdrehend. Boddengewässer Ost. Südwestliche Winde um 3. Zunehmend. 5 bis 6. Westdrehend. Südöstliche Ostsee. West um 4. Südwestdrehend. Zunehmend. 5 bis 6. Zentrale Ostsee. Süd bis Südwest um 3. Zunehmend. 5 bis 6. Nördliche Ostsee. Südliche Winde um 3. Zunehmend. 4 bis 5. Riedgeischer Meerbusen. Schwachwindig. Später Süd bis Südwest um 3. Englischer Kanal Westhain. West bis Südwest. 4 bis 5. Etwas abnehmen. Englischer Kanal Ostheim. West bis Südwest 5. Westdrehen. Etwas abnehmen. Eifelmeer. Südwest bis West um 4. Vorübergehend zunehmend. 5 bis 6. Später best drehen. Etwas abnehmen. Küstenwettervorhersage für die Teilgebiete Seedeutschen Nord- und Ostseeküste. Vorhersage bis Donnerstagabend. Ostfriesische Küste. Südwest bis West. 3 bis 4. Vorübergehend etwas zunehmend. Später Südbremen. Schauerböen. Erdmündung. Südwest bis West. 3 bis 4. Vorübergehend etwas zunehmend. Später Südbremen. Schauerböen. Helgoland. Südwest bis West. 3 bis 4. Vorübergehend etwas zunehmend. Später Südbremen. Vorübergehend Gewitterböen. See. Zunehmend. 1 Meter. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven. Südwest bis West um 3. Später Südbremen. Anfang Schauerböen. Nordfriesische Küste. Südwest bis West. 3 bis 4. Vorübergehend etwas zunehmend. Später Südbremen. Vorübergehend Gewitterböen. Flensburg bis Fehmarn. Rasch bis West bis Westbremen. Zunehmend. 3 bis 4. Später etwas abnehmend. Vorübergehend Gewitterböen. Östlich Fehmarn bis Rügen. Rasch Südwest bis Westbremen. Zunehmend. 3 bis 4. Später etwas abnehmend. Vorübergehend Gewitterböen. Östlich Rügen. Schwachwindig. Nacht Südwest bis Westbremen. Zunehmend. 3 bis 4. Vorübergehend Gewitterböen. Trend für die gesamte Nordsee. Freitag. Westliche Winde. 5 bis 6. Nordteile schrittweise 7. Samstag. Westliche Winde. 4 bis 5. Nordteile Anfang 6. Sonntag. Westliche Winde um 4. Vorübergehend schwach umlaufend. Später süddrehend. Trend für die Ostsee. Einschließlich Skagerrak und Kattegat. Freitag. Ostteile anfangs west um 3. Sonst südwestliche Winde um 5. Samstag. Westliche Winde. 5 bis 6. Vorübergehend zunehmend 7. Sonntag. West. 5 bis 6. Strichweise 7. Nordwest drehend. Abnehmend 4. Wettermeldungen von Mittwoch, dem 7. August 2024, 17 Uhr GZ. Stavanger, Süd 4, 20 Grad, 1007. Elberdin, Südsüdwest 4, Regen, 18 Grad, 1000. Steinmorp, Südwest 5, 18 Grad, 1005. Den Helder, Südwest 4, 20 Grad, 1013. Nordermai, West 3, 20 Grad, 1012. Cuxhaven, West 3, 20 Grad, 1011. Helgoland, West 3, 20 Grad, 1011. Listwyk, West 3, 20 Grad, 1011. Tyborön, keine Meldung. Skagen, Süd 4, 20 Grad, 1009. Rolfnes, West 5, 21 Grad, 1010. Kegnitz, Nordwest 3, 21 Grad, 1010. Kiel heute hinauf, West Nordwest 3, Regen, 23 Grad, 1010. Leuchtturm Kiel, Nordwest 2. Fehmarn, U2, 23 Grad, 1010. Arkona, U2, 22 Grad, 1011. Braunholm, Ost-Südost 1, 22 Grad, 1012. Visby, West 2, 22 Grad, 1014. Ute, Süd 1, 21 Grad, 1014. Kehl, Ost-Nord-Ost 3, 22 Grad, 1014. Sösterberg, West-Südwest 3, 23 Grad, 1013. Menzen, West-Südwest 4, 21 Grad, 1013. Jersey, West 4, 19 Grad. Kaltroth, West 4, Regen, 17 Grad, 1015. Belmullet, West-Südwest 4, 17 Grad, 1007. Storno Bay, Südwest 5, Regen, 14 Grad, 995. Mittelmeer, Kurzfrist, Seewetterbericht von Mittwoch, dem 7. August 2024. Herausgegeben vom Seewetterdienst Hamburg. Vorhersage bis Donnerstagabend. Wetterlage. Über dem westlichen und zentralen Mittelmeer dominieren meist schwache Luftdruck gegen Weste. Lediglich in der Alboran-See sowie an der Nordküste Algeriens hält sich ein flaches Tief 1009, das sich allmählich auffüllt. Heute Abend bildet sich ein Tief 1012 zwischen der französischen Riviera und Korsika, das sich bis Donnerstag Mittag auffüllt. Das saisonale Tief 1004 hält sich im Taurus und Levantin. Kanarische Inseln. Nordost um 4. Alboran Gibraltar. Schwachwind. Vereinzelt Nebel. Palus zwischen Südostspanien und Westalgerien. Nordwest-Nordost um 3, strichweise 5, vereinzelt Nebel. Balearen, Nordost-Westost um 3, nördlich Menorca schwachwindig. Westlich Korsika, Sardinien, Nordwest-West-Nord, 2 bis 3, strichweise 4. Golf de Lyon. Westliche Winde um 3. Im Ostteil anfangs vereinzelt Nebel. Ligurisches Meer. Südwestliche Winde 2 bis 3. Strichweise 4. Tyrrhenisches Meer. Schwachwindig. Adria. Nordwest 2 bis 3, strichweise 4, Ionisches Meer, Nordwest, 2 bis 3, strichweise 5, Ägäis, Nordwest bis Nord, um 5, im Nordteil Nordost 3, Taurus, südwestliche Winde, 4 bis 5, Strichweise 6. Biskaya. Nordwest bis Nord. Um 3. Teils schwachwindig. Kapfinisterre bis 6. Vereinzelt Regen. Deutscher Wetterdienst. Über Radio Wetterfunksender Pinneberg. Ende der Testsendung.